الله وبركاته. خير إن شاء الله. Dann ab morgen, barakallahu fikum, fangen wir mit dem Unterricht an, 20 Uhr. Ich hoffe auch, dass die Brüder und Schwestern, die Admin, dass sie das bekannt machen. Ab morgen, inshallah, fangen wir mit dem Unterricht 20 Uhr, bidni ta'ala. 20 Uhr. Das wird alle Unterrichte, die in der Moschee gemacht werden, dann werden sie 20 Uhr anfangen, weil die Zeit, barakallahu fikum, das können wir nicht mehr halten. Wir haben ungefähr das Gebet, 19.30 Uhr, Isha-Gebet, und wir brauchen 10 Minuten, 15 Minuten. Dann machen wir inshallah ab 20 Uhr. Atibara min al-ghad, barakallahu fikum, al-dars yakun ala al-sa'a al-thamina, inshallah. Ya'mal 8 ila 9, yakfi bi'idhni ta'ala. Wa indana waqt bihayth annu nantahi min as-salah hawali 45 daqiqa. يعني 47 وبعد ربع ساعة. يا طيب خير إن شاء الله في ما خم ضايته بإذن تعالى. طيب الحديث بإذن تعالى اليوم عندنا رياض الصالحين وكنا في بارك الله فيكم في الباب الثاني أو في الكتاب الثاني وهو باب التوبة أو كتاب التوبة. باب التوبة إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث 18 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعلى الله وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وهو في صحيح الجامع ومشكاة المصابيح. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي. هذه الأحاديث الثلاثة كلها متعلقة بالتوبة. أبو موسى عبد الله ابن قيس الأشعري berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sagte, Allah reicht seine Hand nachts, damit der Sünder des Tages bereue, und Allah reicht seine Hand tagsüber, damit der Sünder der Nacht bereue, solange bis die Sonne im Westen aufgehen wird oder vom Westen aufgeht. Allah subhanahu wa ta'ala reicht seine Hand nachts, damit der Sünder des Tages, und er reicht seine Hand tagsüber, damit der Sünder der Nacht bereue, so lange bis die Sonne vom Westen aufgeht oder im Westen aufgeht. Abu Huraira radwanallahu alayhi berichtet, dass der Gesandte Allah sagte, Allah wird die Reue des Bereuenden annehmen, solange die Sonne nicht im Westen aufgegangen ist. Abu Huraira berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Reue zeigt, bevor die Sonne vom Westen aufgeht, wird Allah seine Reue annehmen. Wer bereut, bevor die Sonne vom Westen aufgeht, wird Allah die Reue annehmen. Das ist auch bei Muslim. Und von Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, er berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die Reue des Dieners bis bevor die Seele entzogen wird. Jurarrer, das heißt, wenn die Seele entnommen wird, entzogen wird, der Engel des Todes kommt und er nimmt die Seele, dann fängt die Person Jurarrer, normalerweise Jurarrer bedeutet, wenn du etwas in dem Mund hast und wenn du das gurkelst, sozusagen, oh, das ist Jurarrer. Das wird, wenn die Seele aus entnommen wird, das heißt, bevor man stirbt. Aber wenn die Seele entnommen wird, da sagt man, oh Allah, verzeih mir, dann wird das nicht angenommen. Das sind die drei Hadithe. Das sind die drei Hadithe 17, 18, 19. هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف تتعلق بالتوبة. ونحن نتكلم عن التوبة. التوبة من الذنوب والمعاصي. التوبة من الخطأ. التوبة من الشرك ومن الكفر. التوبة توبة العباد من كل ما نهاهم عنه ربهم سبحانه وتعالى. ولأن الله يحب التوبة والله يفرح بتوبة العبد فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إنسان عصى الله في النهار فالله سبحانه وتعالى يبسط يده له لكي يتوب، والله سبحانه وتعالى يعطيه يعني يعطيه وقتا حتى يرجع. بل أكثر من ذلك يا أخوة، الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن لا تكتب إساءة النهار لعل حتى ينقضي لعل العبد يرجع، ويأمر الملائكة أن لا تكتب إساءة الليل حتى ينقضي الليل لعل العبد يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. أي إذا أذنب في الليل وتاب في النهار فإن الله يقبل التوبة، وإذا أذنب في النهار وتاب في الليل فإن الله يقبل التوبة التي تصدر من العبد. فالله يحب التوبة والله يفرح بها. وفي هذا الحديث إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، ولكن إذا قلنا أن لله يد هذا لا يعني أن نشبه الله بمخلوقاته، أو أن يتبادر لذهنك يد مثل أيدينا أو مثل شيء آخر، لا، وإنما يد الله صفته سبحانه، ولله يدان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، ولله يدان وكلتا يداه يمين خير سبحانه وتعالى. وأما بسط اليد فمعنى بسط اليد أن الله سبحانه وتعالى كريم، وأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم تواب عليم سبحانه وتعالى، يبسط للعبد يده حتى يتوب العبد وحتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك في الليل وفي النهار سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة وإن تأخرت، ولكن المبادرة بالتوبة أولى، يعني هناك وجوب للمبادرة بالتوبة، ولكن حتى لو تأخر الإنسان وعصى الله وتاب فإن الله يتوب عليه. أي لا تمل ولا تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يتوب عليك، لا تمل ولا تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يتوب عليك. وهذا أي أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويبسط يديه في الليل وفي النهار، يده في الليل وفي النهار ليتوب مسيء النهار ويتوب مسيء الليل ومسيء النهار، إلى أن ترى الآيات. فإذا رأى العبد الآيات انتهى قبول التوبة. والآية هنا أن تطلع الشمس من مغربها. فقد يقول قائل وكيف تطلع الشمس من مغربها؟ نعم، تطلع من مغربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن ذلك، فقال لأبي ذر، قال له أتدري أين تذهب الشمس حين تغيب؟ قال لا، الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن وتستأذن ربها أن تطلع فيأذن لها، وفي اليوم الذي ستطلع فيه من مغربها تستأذن ربها أن ترجع لتطلع فلا يؤذن لها فتطلع من مغربها. وسبحان الله يا أخوة، اليوم يقول علماء الفلك وعلماء الجيولوجيا والعلماء الطبيعيون يقولون أن الأرض تدور حول محورها، وسيأتي يوم عليها بأن تقف وتدور بشكل عكسي. سبحان الله، أي أن الشمس ستكون من المغرب وليس من المشرق. هذا كلامهم، ولكن نحن سبحان الله نقدم كلام الله وكلام النبي على كل كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ستنعكس الدورة وستطلع الشمس المغربية ولكن ما تقبل التوبة. خلاص، لماذا ما تقبل التوبة يا أخوة؟ لأنه إذا رأى الإنسان الآيات خلاص انتهى، انتهى، ما عاد يستطيع يقول الآن أصدق. طيب أنت الامتحان هو أن تصدق قبل ذلك. فنسأل الله السلام. وهنا لما تطلع الشمس مغربها سيتوب حتى الكافر، حتى الكافر يريد التوبة يقول آمنت الآن ولكن لا خلاص. إلى قبل أن تطلع الشمس مغربها إذا تاب تاب الله عليه، فإذا طلعت مغربها وراها وقال تبت ما عاد فيه. فسبحان الله لا ينفع الإيمان يومئذ. حديث بس إيست حديث ونسمع الله سبحانه وتعالى اشتركت زين هند سبحانه وتعالى وده اشتريت الله سبحانه وتعالى رايت زين هند عند نخت دام ديانة قد أمتاك زندن بقى منها بغيت قد الله سبحانه وتعالى اشتغيت رايت زي نهمت أمتا دام الدينة قد انت نخت زندن قمخت برايت دس مخت الله سبحانه وتعالى بس دي سونة فون وستن أوفجيت es gibt die Zeit für die Taube. Dass Allah subhanahu wa ta'ala die Reue annimmt. In diesem Hadith gibt es, barakallahu fikum, klare Beweise erstmal dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Reue liebt von seinen Dienern. Wenn seine Diener sagen, oh Allah verzeih uns, oh Allah nimm unsere Reue an, dann liebt Allah subhanahu wa ta'ala diese Tat. Das heißt, Reue zu zeigen ist eine Pflicht für einen Muslim und für einen Diener überhaupt. Und deshalb Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die Reue an, wenn der Diener auch nicht sofort Reue gezeigt hat. Richtiger ist und wichtiger ist, wenn man eine Sünde begangen hat, dass man sofort Reue zeigt. Aber angenommen, man hat die Reue nicht gezeigt, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das an, wenn das auch später ist. Dazu, barakallahu fikum, dieses schönes Beispiel, was der Prophet Muhammad s.a.w. uns hier gibt. Allah subhanahu wa ta'ala streckt und reicht seine Hand. Wann? In der Nacht? Für denjenigen, der am Tag was gemacht hat. Und am Tag für denjenigen, der in der Nacht Schlechtes getan hat. Damit Allah subhanahu wa ta'ala uns zeigt, wie wichtig ist, dass wir bereuen. Und dass wir, Allah weiß, dass wir schwach werden, dass wir Sünden begehen. Aber der hat uns die Möglichkeit, zurückzukehren zu unserem Schöpfer, zurückzukehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und in einem anderen Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt den Engeln, dass sie nicht schreiben von den Sünden, die ein Diener gemacht hat, wenn er am Tag gemacht hat. Dass sie das nicht schreiben bis Tagesende. Und wenn der Diener in der Nacht etwas gemacht hat, dass die Engel nicht schreiben, die Sünde, bis der Diener vielleicht Reue zeigt in der Nacht. Aber wenn die Nacht dann vorbei ist, oder wenn der Tag vorbei ist, dann schreiben sie das. Das ist eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala für uns. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, schaut mal, euer Schöpfer, Allah subhanahu wa ta'ala bereut, Allah subhanahu wa ta'ala, Entschuldigung, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt an, wenn ein Diener das bereut, was der Diener gemacht hat. Und in diesem Hadith gibt es auch der Beweis, gibt es auch den Beweis, dass Allah Hände hat, subhanahu wa ta'ala. Weil Allah seine Hand streckt. Und wenn man sagt, Allah hat Hand, dann ist Hand Allahs. Und Hand Allahs ist nicht wie unsere Hände. Deshalb, wenn der Shaitan zu manchen Leuten kommt und sagt, Wenn man sagt, Allah hat Hand, dann hat Allah verkörpert oder vermenschlicht oder mit Menschen verglichen, das stimmt nicht. Das bekomme ich nicht in meinem Kopf. Weil ich sage, Allah hat seine Hand, das bedeutet, das ist seine Eigenschaft, weil Allah nicht wie wir ist. Und wenn das Wort gleich ist, Hand, unsere Hand, und Allah hat Hand, das heißt nicht, aber dass die Bedeutung gleich ist, sondern Allah hat Hand, das ist seine Hand. Und wir haben Hand, das ist unsere Hand. Du sagst auch zum Beispiel, die Tür hat Hand oder Griff. Und du hast auch Griff, du hast auch Griff oder Hand. Sind das gleich? Ein Kamel hat Hand und du hast Hand. Sind das gleich? Nein. Deshalb, barakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang. Das Wort ist das gleiche, aber der Sinn und die Eigenschaft ist total anders. Allah subhanahu wa ta'ala hat Hände, zwei Hände subhanahu wa ta'ala. Und beide Hände sind mit Khair verbunden. Die Juden. In Surat Al-Ma'idah, die Ayah 64. Die Juden haben gesagt, die Hand Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht gestreckt, das heißt, sie ist gebunden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bal yadahu mabsutatan. Und die Juden sagen, die Hand Allahs ist gefesselt, ihre Hände sollen gefesselt sein und sie sollen verflucht sein, um dessen Willen, was sie da sprechen. Nein, seine Hände sind weit offen, subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet hier seine Hände? Das ist seine Eigenschaft. Und deshalb müssen wir, barakallahu fikum, bestätigen, Allah hat das im Koran gesagt, Allah hat Hand, Hände, zwei Hände. Und der Prophet hat das bestätigt. Deshalb wir bestätigen das, ohne dass wir nach wie fragen, ohne dass wir verkörpern, ohne dass wir vergleichen mit anderen, ohne dass wir vermenschlichen. Allah hat das gesagt, nicht wir. Und wenn manche Leute kommen und die wollen sozusagen das verleugnen, dann stellen sie sich besser als Allah. Und die sagen, nein, diese hier, diese Bedeutung ist anders. Subhanallah. Das heißt, Allah hat gewusst, dass die Bedeutung anders ist und trotzdem hat er uns das gegeben. Möge Allah uns bewahren. Diese Leute, die machen sich besser als Allah. A'udhu billah. Und am Ende verleugnen sie. Möge Allah uns bewahren. In diesem Hadith auch gibt es ein Wunder. Und zwar, dass die Sonne vom Westen aufgehen wird. Dass die Sonne vom Westen aufgehen wird. Wie wird die Sonne vom Westen aufgehen? Wir kennen das nur, dass die Sonne vom Osten aufgeht. Wie können wir das? Manche sagen, ach, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Weil das nicht von uns ist, das ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, der von Allah das offenbart bekommen hat und das wird so sein, wie er das gesagt hat. Der Prophet sagte einmal Abu Dharr, der sagte ihm, Abu Dharr, weißt du, wohin die Sonne geht, wenn sie untergeht? Abu Dharr sagte, oh Prophet, Allah und sein Prophet wissen es am besten, ich weiß das nicht. Der hat ihm gesagt, wenn die Sonne untergeht, dann geht sie und die wirft sich nieder unter dem Thron Allahs und die bittet Allah darum, dass sie wieder aufgehen darf. Dann bekommt sie immer Erlaubnis. Aber an diesem Tag, dass die Sonne vom Westen aufgeht, bekommt sie kein Erlaubnis. Dann geht die Sonne vom Westen auf. Und wenn sie vom Westen aufgeht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala den Glauben von einer Person, die vorher nicht geglaubt hat, nicht mehr annehmen. Nicht mehr annehmen. Und die Reue wird nicht mehr angenommen. Warum? Weil wenn man die Zeichen Allah sieht, und da sagt man, jetzt glaube ich. Nein, die Prüfung war davor. Wir haben jetzt die Sonne nicht gesehen vom Westen. Aber trotzdem, Alhamdulillah, wir glauben und wir bitten Allah darum, dass Allah uns stärker macht in unserem Glauben. Aber wenn die Sonne vom Westen aufgeht, dann sagt man, ach, die Muslime haben doch das gesagt, der Prophet hat das gesagt, das steht doch im Islam. Aha, das ist der Beweis, dass der Islam die Wahrheit ist. Aber nein, jetzt kannst du machen. Aber wenn die Sonne vom Westen aufgeht, dann wird die Reue nicht mehr angenommen. Und subhanallah, die Wissenschaftler, Geologen und die Astronomen und anderen, die Wissenschaftler, die sagen, die sagen, die Erde und die Sonne drehen sich. Und an einem Tag wird etwas passieren, dass diese Rotation anders, das bedeutet, dass sich wechselt. Und subhanallah. Das bedeutet, Westen wird Osten und Osten wird Westen. Subhanallah. Und in unserer Religion steht, dass die Sonne eines Tages vom Westen aufgehen wird. Und die Sonne bewegt sich. Das haben wir auch früher gesagt. Und sie haben, diese Leute haben immer gesagt, die sich so nennen, Wissenschaftler, die haben gesagt, immer nein, die Sonne ist konstant und die Sonne ist sozusagen, die Sonne ist stabil und die Sonne, die bewegt sich kein Millimeter. Wenn die Sonne nur Millimeter sich bewegt, dann wird alles sozusagen zerstört. Aber in unserer Religion steht, die Sonne bewegt sich. Und jetzt, neulich, die sagen doch, die Sonne bewegt sich. Wer hat recht dann? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das wird alles, was wir von Hadithen haben, ist Beweis. Allah gibt uns Beweise. Und Allah zeigt uns, was das bedeutet. Schaut mal diese zwei Sachen. Allah erzählt von seiner Eigenschaft. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt von einem Wunder, was passieren wird. Und Allah erzählt von seiner Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Wenn du die Reue zeigst, dann wird Allah von dir annehmen. Außer bis einem Punkt. Dann wird das nicht mehr angenommen. Von ihm subhanahu wa ta'ala. Aber noch etwas, was sehr wichtig ist. Was bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Hand streckt? Wir haben gesagt, Allah hat Hand. Aber was bedeutet überhaupt was bedeutet dieses Hadith? Allah streckt seine Hand. Das bedeutet, Allah ist großzügig, Allah ist barmherzig. Und wenn er seine Hand streckt, das bedeutet, er sagt uns, kommt! Und zeigt Treue, ich liebe das von euch, ich akzeptiere das von euch, aber macht den Schritt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen, dass wir diesen Schritt machen. Amma al-hadith al-akhar. Man taba qabla an tatlu' al-shams min maghribiha, taba Allahu alayh. Ya akhu, man taba huna, ay kull wahid, kull insan. Law yakun akbar kafir, law yakun akbar mushrik, يكون أكبر عدو للإسلام ويتوب الله يتوب عليه ويغفر له وهذا رأيناه من أكبر أعداء الإسلام قبل إسلامه من كان أبو سفيان خالد بن الوليد فلما تابوا عمر فلما تابوا تاب الله عليهم وهم إن شاء الله من أهل الجنة فإذا ولكن بشرط في وقت التوبة من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه والحديث واضح بارك الله فيكم أن الله يحب التوبة أن الله يدعونا إلى التوبة ولكن للتوبة وقت وهو من شروط التوبة كما ذكرنا بارك الله فيكم das nächste حديث ist der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte wer Allah um Verzeihung bittet bevor die Sonne vom Westen aufgeht. Bevor die Sonne vom Westen aufgeht, wird Allah die Reue annehmen. Das heißt, egal wer, der schlimmste Feind des Islam, die schlechteste Person der Welt, die schlimmste Person, die Verbrechen gemacht hat, wenn diese Person sagt, oh Allah, verzeih mir, und er bringt die Bedingungen von Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die Reue an. Allah nimmt die Reue an. Wer Reue zeigt, bevor die Sonne vom Westen aufgeht, wird Allah die Reue annehmen. Allahu Akbar. Die Sache ist klar. Allah sagt uns in diesem, der Prophet Muhammad s.a.w. erzählt uns in diesem Hadith von Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt, dass wir Reue zeigen und Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert die Reue. Das bedeutet, der schlimmste Feind des Islam, wenn er sagt, oh Allah verzeih mir und er bringt die Bedingungen von Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt an. Beispiel haben wir. Abu Sufyan vor seinem Islam, Radwallah alayhi, Abu Sufyan, vor seinem Islam war gegen die Muslime, der hat auch gegen den Islam gekämpft, der war der Führer von Kuffar gegen den Islam. Als er Reue gezeigt hat, hat Allah von ihm angenommen. Khalid ibn al-Walid hat die Muslime sozusagen besiegt im Krieg. Umar ibn al-Khattab war gegen das Islam, aber die haben Reue gezeigt. Und Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen hat von ihnen angenommen. Deshalb, barakallahu fikum, müssen wir auch diesen Glauben im Herzen haben. Weil manche Leute sagen, nein, ich denke nicht. Wenn dieser Mann auch Reue zeigt, wird von ihm nicht angenommen. A'udhu billah. Wer bist du, dass du sowas sagst? Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Tor, großes Tor, offen gelassen für diejenigen, die Reue zeigen. Amma al-Hadith al-Thalith, حديث عبد الله بن عمر رضي الله عليهما إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر ما لم يغرر أي ما لم تصل الروح الحلقوم فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة فلا توبة يعني إذا حضر الموت ورأى الملائكة ورأى ملك الموت قل أنا تبت الآن لا ما في تبت الآن لذلك قال تعالى في سورة النساء سورة النساء الآية 18 عفوا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لا لا مثل فرعون لما رأى الآيات ولما هزم قال آمنت بالذي آمنت به بني بني بني إسرائيل ولكن وين لا لا لا الآن وقد عصيت الآن لما رأيت الآيات لما تقع الآيات لا ينفع بعدها الإيمان إنما يكون الإيمان قبلها وتكون التوبة قبلها فالمسلم عليه أن يبادر بالتوبة لأنه لا لكن حتى أخرت توبته طالما أنها الشمس طالما ما غرغر فالله سبحانه وتعالى يقبل منه حتى لو فعل ما فعل طبعا هذا صعب علينا يعني حقيقة صعب على الإنسان يعني تصور الآن رجل قتل المسلمين وذبح المسلمين ونكل بالمسلمين وبعدين أتى وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبعد 6-7 شهور بدأ يصلي وكذا فمات الله أكبر قل ما أخذكم معكم الله تاب على هذا والله معقول يا لأن الله وهذا إيمان المؤمن انتبه هذا الإيمان أنك تسلم لربك وتعلم أن الله عليم حكيم وتعلم أن الله إذا تاب عليه إنما لأن الله يعلم لأنه هذا تغير وغير قلبه وأن هذا الإنسان كان إن عاش بعدها لا يعمل أعمال الخير أكثر بكثير من الشر الذي عمله فلذلك تاب عليه ولكن هنا مسألة التسليم وإيمانك بأن الله هو الذي يقرر سبحانه وتعالى ولكن هذه صعبة علينا طبيعي صعبة ولكن ألا تعلمون أن رجلين سيلتقيان في الجنة أحدهما قتل الآخر واحد قتل الآخر قتله وهذا سيأتي من حديث أبي هريرة يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد فيلتقيان في الجنة يقول أنت قتلتني في الجنة يقول له من الله علي بالإسلام وتبت إلى الله سبحانه وتعالى فقتلت في سبيل الله فدخلت أيضا فأنت ما تعرف فنحن ما نعلم إذن فذلك بارك الله فيكم السرعة في التوبة مهمة لأنه ما تدري متى تموت يعني الإنسان يعمل هلا شيء يقول يلا غدا أتوب من يعطيك أنك يعني من يضمن لك أنك ستبقى لغد فذلك الإنسان يسرع في التوبة ولكن حتى لو تأخرت يقبلها الله إلى طلوع الشمس المغربية أو دستغت حديث بارك الله فيكم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر الله سبحانه وتعالى نمت دي غاية von einem Diener an bis, pass auf, solange die Seele nicht entzogen wird oder solange die Seele die Kehle nicht erreicht hat. Solange die Seele die Kehle nicht erreicht hat. Und das ist Yugharghir, das bedeutet im Arabischen Yugharghir, dass es, wenn die Seele rausgenommen wird, entzogen wird, dann wird man sozusagen wie als ob man etwas Wasser hier im Mund hat und da fängt man sozusagen zu gurken, dieses Wasser. Und das ist Yugharghir in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Und subhanallah, das ist auch sehr schöne Überlieferung, barakallahu fikum. Das heißt, wenn der Mensch die Engel sieht, bevor man stirbt, barakallahu fikum, sieht man die Engel. Und dann weiß man ungefähr, wenn die Engel schön kommen und freundlich sind, dann weiß man. Aber wenn die Engel kommen und die haben überhaupt keine Barmherzigkeit und die gucken ihn so an, dann weiß man ungefähr, ja? Und hier, wenn der Engel des Todes kommt und der will die Seele nehmen, dann weiß man, sagt, ja, das ist die Wahrheit. Oh Allah, verzeih mir, vergib mir. Nein, das wird nicht angenommen. Das wird nicht angenommen. Warum wird das nicht angenommen? Weil, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala uns eine Zeit gegeben hat, eine Frist gesetzt hat. Wir können Tauba, wir können Reue zeigen. Aber nach dieser Frist geht nicht. Wenn die Sonne vom Westen aufgeht, dann geht nicht. Wenn die Seele entnommen wird, dann geht die Tauba nicht mehr. Wenn man weiß, ich werde jetzt sterben, das geht nicht mehr. Aber davor geht. Aber hier, die Frage ist, die wichtig ist. Eine Person hat die ganze Zeit schlecht gemacht. Eine Person hat schlecht gemacht die ganze Zeit. Und dann kommt diese Person vor ein Jahr oder vor 5, 6 Tagen, bevor er stirbt, der sagt, oh Allah, verzeih mir, vergib mir, es sei mir Reue. Und diese Person fängt den Islam sozusagen zu lernen, zu praktizieren und so weiter. Und dann stirbt diese Person. Sagt man, oh, diese Person hat so viele Sünden gemacht, diese Person hat so viel Schlimmes gemacht und jetzt hat er Reue gezeigt. Wie wird das angenommen? Dann sagen wir, das hängt mit deinem Glauben zusammen. Das hängt von deinem Glauben ab. Das heißt, glaubst du wirklich, verinnerlichst du wirklich, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß und dass Allah subhanahu wa ta'ala allweise ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala allwissend ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was du in Zukunft machen wirst und wenn du auch 1000 Jahre leben wirst, was du tun wirst? Du sagst, natürlich, ich glaube dran. Dann musst du auch hier glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Person verzeiht, weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass diese Person sich geändert hat. Und wenn diese Person noch 10 Jahre oder 15 Jahre leben wird, dann wird diese Person gute Taten begehen, die sind besser als seine schlechten Taten oder als die schlechten Taten, die die Person begangen hat. Und subhanallah. Das ist das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Zusammenhang. Ja, da sagt man, subhanallah, wie? Eine Person hat so schlecht gegen den Islam gemacht und er hat die Muslime getötet und so weiter, kommt ins Paradies? Ja! Der Prophet hat uns davon doch erzählt. Der hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala lacht zu zwei Leuten, die ins Paradies kommen. Einer hat den anderen getötet. Die treffen sich im Paradies. Der sagt ihm, du hast mich getötet und du bist im Paradies. Der hat ihm gesagt, ja mein Bruder, ich war damals kein Muslim, aber später habe ich den Islam angenommen und ich wurde auch für die Sache Allah getötet und ich bin ins Paradies gekommen. Dann lacht Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Das heißt, barakallahu fikum, wir müssen richtig glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt, dann ist er der Herr subhanahu wa ta'ala. Und der hat alles subhanahu wa ta'ala. Und er weiß, was er tut subhanahu wa ta'ala in diesem Zusammenhang. So aufpassen, barakallahu fikum. Aber es gibt für die Reue und für den Iman eine festgesetzte Frist. Ist das davor, dann akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala. Ist das danach, dann akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Laute, was Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Nisa gesagt hat, subhanahu wa ta'ala. Die Surat al-Nisa, die Ayah 18. Und zwar, im sinngemäß übersetzt, diejenigen aber haben keine Vergebung zu erwarten, die schlechte Taten begehen. Und die erst, wenn zum Sterben kommen, wenn sie zum Sterben kommen, sagen, jetzt kehre ich um, jetzt zeige ich Reue. Oh Allah, verzeih mir. Nein. Nein. Auch diejenigen, die als Kuffar sterben. Ungläubige ist falsch. Die Übersetzung hier ist falsch. Auf Deutsch. Auch diejenigen nicht, die als Kuffar sterben. Für sie haben wir eine schmerzhafte Strafe bereitet. Die Leute, die die Wahrheit verleugnet haben und die Wahrheit nicht angenommen haben. Barakallahu fikum. Deshalb aufpassen. Die Muslim sollte so schnell mit Tauba zeigen, beeilen. Dass wenn du etwas gemacht hast, was schlecht ist, beeile dich, aber mit richtigen Bedingungen und bereue das im Herzen, weil du nicht weißt, ob du stirbst. Wir wissen alle nicht. Manche Leute sagen, oh, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Und ich werde Reue zeigen. Aber wer hat dir das gesagt? Wer eine Person, der hat gesagt, ich habe noch 50 Jahre. In der Stelle ist er gestorben. In der Stelle ist er gestorben, diese Person. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Kann hunaka ihda an-nisa التي لا تخاف الله سبحانه وتعالى التي لا تخاف الله سبحانه وتعالى وكانت تلبس عارية كاسية وفي يدها سيجارة فكانت في تاكسي يعني في باص في حافلة فقال لها أحد الناس قال لها يعني هذا يضايقنا ماذا تفعلين فقالت له فلينزل ربك ويمنعني من التدخين فلما وصلوا قيل لها انزلي فإذا بها لا حراك ماتت فنسأل الله السلامة هات سوء الخاتمة ماتت على الكفر والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير فنسأل الله السلامة يا أخو من شوف الأم تنتظر الأم تحمل وتنتظر طفل ولكن يأتي قبل يوم هنا في ألمانيا كان في مرأة عمرها 65 سنة فحملت وعملوا لها عمليات وكذا وحملت كان موعد ولادتها بعد يومين فإذا مات الجنين طبعا عملهم وكذا وكذا وكذا وكذا فإذا مات الجنين من يقول لك تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل أتبقى إلى الفجر من يعرف تبقى إلى الفجر فذلك بسرعة إنسان عمل توبة يرجع إلى ربه ولكن بالشروط الصحيحة للتوبة والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب فأسأل الله سبحانه وتعالى يتوب عليه وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من التوابين المتطهرين المؤمنين الصادقين المتقين بارك الله فيكم من زلته سوشنا الذي مكلش رؤية سايقن Und man sollte Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, weil man nicht weiß, wann der Tod kommt und wann der Engel des Sterbens kommt. Es gab eine Frau, die saß in einem Taxi mit anderen Leuten zusammen. Und diese Frau war im Taxi und sie hat angefangen zu rauchen. Sie hat sich nicht bedeckt und sie hat Allah nicht gefürchtet und sie hat schlechte Wörter gesagt. Und während sie auf der Reise waren, dann hat ein Mann ihr gesagt, bitte, kannst du bitte das Rauchen anstellen? Das stört uns. Und Rauchen ist auch sowieso haram. Allah subhanahu wa ta'ala hat das verboten. Dann hat sie ihm gesagt, schau mal, lass dein Gott runterkommen und mich sozusagen verhindern, dass ich rauche. Als die Leute das so gehört haben, die haben sie in Ruhe gelassen, weil sie schlechte Frau war. Als sie dann ankamen, dann haben sie gesagt, Dame, wir sind angekommen. Die haben sie bewegt. Sie war tot. Sie war gestorben, wal'iyadu billah. Sie war gestorben. Und dann, das ist das Schlimmste Ende einer Person, wal'iyadu billah, dass man als Kafir stirbt, wal'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Allah kam nicht runter, aber Allah hat den Engel des Todes, geschickt und sie könnte dann tun, was sie will, aber das ist die Sache. Wal'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns, bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen, dass wir Reue zeigen. Du siehst ja, viele Leute, die erwarten ihre Kinder. Subhanallah. Und dann ein Tag vor der Entbindung stirbt das Kind oder stirbt die Frau. Wer hat das gemacht? Wer weiß davon? Deshalb, wir wissen nicht, wann der Tod kommt. Und wir haben in der letzten Zeit gehört hier in Deutschland, dass eine 65 Jahre alte Frau, die wurde durch Operationen und durch Klonen und ich weiß nicht was, die wurde schwanger. Und die hat ein Baby getragen mit 65 Jahren und die hat das erwartet. Zwei Tage vor ihrer Entbindungstermin, vor ihrem Entbindungstermin ist das Baby gestorben. Das sterben lassen. Wer hat das gemacht? Der uns das Leben gegeben hat und der uns sterben lassen kann, subhanahu wa ta'ala. Er hat uns ein Lebensdauer gegeben und wir werden das nicht überschreiten und wir können nicht dagegen tun. Deshalb sollten wir uns vorbereiten auf das Sterben und wir wissen nicht, wann wir sterben. Deshalb schnell Allah um Verzeihung bitten und egal, was du gemacht hast, egal wie schlecht du warst, wenn du sagst, oh Allah, verzeih mir und vergib mir und du bereust, was du früher gemacht hast, dann sei sicher, Allah subhanahu wa ta'ala wird von dir annehmen und wird dir verzeihen, aber unter einer Bedingung, dass du gut machst und dass du deinen Weg änderst und dass du nicht die Zeit überschreitest. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Möglichkeit geben, dass wir Reue zeigen, bevor wir sterben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu rechtschaffenen Dienern machen, die Allah fürchten und die Allah lieben und die Reue zeigen und die ihn um Verzeihung bitten. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanak Allahum bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ab morgen ist Unterricht ab 20 Uhr, barakallahu fikum. Unterricht ist ab morgen 20 Uhr, bi'idhni ta'ala. Ad-dars, fa'tibaran min al-ghad, as-sa'a al-thamina, bi'idhni ta'ala. Indakum su'al fadl, li bidu yruhi ruh, subhanak Allahum bihamdik, ashadu an la anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladhi indu su'al yitfadl. نوة سمتيمة فقط في الموضوع. شيخ يجوز للإنسان اللي فعل كثير أشياء سيئة بالمسلمين يجوز للمسلم أن يتمنى له أن يتوب الله؟ لا لا أعوذ بالله. هذه دعوة إثم. يعني هذا لا يجوز. حتى تدعو عليه ان الله ياخذه ان الله ينتقم منه ولكن ما تدعو ان الله لا يتوب عليه او لا يهديه هذا لا يجوز اعوذ بالله. Der Bruder stellt eine schöne Frage. Jazallah khairan. Der sagt, wenn jemand gegen die Muslime etwas Schlechtes tut und sehr viel Schlechtes gemacht hat, darf man Dua machen, Bittgebet machen und da sagt man, oh Allah, lass ihn keine Reue zeigen. Nein, das darfst du nicht machen, weil das ein schlechtes Bittgebet ist. Du kannst sagen, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn zum Beispiel bestrafen oder möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn sozusagen brechen für das, was er schlecht gegen Islam macht. Aber du kannst nicht Dua machen, indem du sagst, oh Allah, lass ihn nicht Reue zeigen. A'udhu billah. Das darfst du nicht, weil das beweist, dass man ein schlechtes Herz hat. Und wir müssen gutes Herzen haben und nicht schlechtes. Barakallahu fikum. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Na. Assalamu alaikum. بس عمل كل عمل الولاد اتجاه تقرب تقريبا غادر قرب للموت طالما هو ينطبق هذا الحديث عليه ينطبق لأن بس الله أعلم هلا صدام حسين تركنا من صدام حسين. لا مثلا يعني. لا تركني من صدام حسين بحثة. لا غيره مو هو. المهم إنسان أخي قبل أن يموت قبل أن يرى الآيات تاب وثم مات يتوب الله عليه. هذا الأصل. ولكن عينا الآن لما تقول لي عين الرجل ما أستطيع أقول لي أنا ما أعرف إذا الله سبحانه وتعالى يتوب على فلان ويتوب على فلان. هذا عند الله. أنا ما أستطيع لا أقول تاب الله عليه ولا أقول ما تاب الله عليه. ما يتبقى الحديث لما يقول إنه في عندك حديث آخر مشهور النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله أتبعك فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على دابته فالدابة رمته على الأرض فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة وما صلى ولا عمل خيرا ولا عمل شيء إنما فقط أسلم ومات. القصة الثانية في الرجل في الطفل اليهودي اللي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا فقال له أسلم اشهد بأني رسول الله فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم فقال الطفل لا إله الله محمد رسول الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الباب فسمع صار يصرخ عليه لأنه مات فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فلذلك القضية ما تدري أنت ما تدري في هذا الباب هل يتوب الله سبحانه وتعالى عن الناس أم ما يتوب. هذا عند الله. نحن علينا الظاهر الذي يتوب نقول إن شاء الله يتوب الله عليه بس ما نحكم لأحد بجنة أو بنار. شيخ عندما تشرق الشمس من المغربية هذه معنى من علامات الساعة. نعم من علامات الساعة الكبرى. هنا الله يعني يغلق كل أبواب التوبة خلاص. نعم. طيب دي بودا اشتلت انا في خاقون زاكت فين اين بيزون فود مشتربن زاكت لا اله الا الله محمد رسول الله او دا تسايت تروي und man das wieder die Seele wurde noch nicht entzogen. Also das war nicht bei der letzten weil diese Person den Engel des Sterbens gesehen hat und so weiter. Wird Allah seine Reue annehmen? Natürlich ja. Solange man nicht angefangen hat Rara zu machen. Solange die Seele nicht raus ist, dann inshallah. Aber wenn man persönlich sagt, die Person X oder die Person Y, wird Allah von ihm annehmen? Das kann ich dir nicht sagen. Weil ich das nicht weiß. Nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß, von wem er annimmt. Und von wem er die Reue annimmt, subhanahu wa ta'ala, und akzeptiert. Aber wir sagen allgemein, eine Person ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und diese Person, die hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam treu Eid geschworen. Das heißt, der hat den Islam angenommen. Und dann sagte, oh Prophet, ich möchte mit dir den Krieg ziehen. Dann ist die Person auf sein Reittier eingestiegen und dann hat das Reittier ihn gestoßen. Und er wurde getötet. Er ist gestorben. Der Prophet hat gesagt, diese Person kommt ins Paradies. Aber diese Person hat gar nicht gemacht, der hat nicht gebetet, der hat nicht gefragt, gar nicht. Nur la ilaha Muhammad Rasulullah gesagt und der war mit dem Propheten. Aber heißt das, ist das die Regel für alle Leute? Nein. Es gibt noch ein Beweis und zwar der Junge von den Juden. Der Prophet hat ihn besucht. Ein junger Mann von den Juden. Der Prophet Muhammad Sassim hat ihn besucht. Und er hat ihm gesagt, sag la ilaha Allah und dass ich der Gesandte Allah bin. Der Junge hat seinen Vater angeschaut, der hat ihm gesagt, tu was Abu al-Qasim dir sagt, tu was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dir sagt. Der Junge hat gesagt, la ilaha Muhammad Rasulullah. Der Prophet war froh und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Jungen gelassen und ist weggegangen. Als der Prophet bei der Tür war, dann hat er gehört, die Leute haben angefangen zu weinen, weil der Junge starb. Der Prophet hat gesagt, Alhamdulillah, dass Allah diese Person durch mich von der Hölle gerettet hat. Diese Person hat nichts gemacht. Das wird, hat keine gute Taten, so sagen, viel gemacht. Aber ist das die Regel? Nein, das sind Ausnahmen. Das sind Ausnahmen. Aber die Regel ist, wenn man Reue zeigt, wird Allah subhanahu wa ta'ala von ihm annehmen, solange man die richtigen Bedingungen für die Reue gebracht hat in dem Leben. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das auch nicht. Das müssen wir so sagen. Aber wenn du mir sagst, Y, X, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Alaikum assalam. Sette und rabe. Salat al-Subh. هذا طفيه وهذاك النصاني خليه بس بجاوب على سؤالين بحمل حالي بمشي. كان أبو الحسين دي آيات من سورة صاد 31-39 erläutern. Ja, إن شاء الله. Aber nicht jetzt. Aber nicht jetzt, Barakallah. Wenn ich immer Sünden mache und Allah um Vergebung bitte, wird das angenommen? Natürlich, wenn du die richtige Reue zeigst. Aber wenn du die Sünde, wenn du die Reue zeigst und du machst die Sünde immer, das wird wie Spielchen. Okay, ich tue das und dann werde ich sagen, oh Allah, verzeih mir, Allah verzeiht. Wer gibt dir Garantie, dass du nicht in der Sünde stirbst? Wer gibt dir eine Garantie, dass du die Zeit bekommst, dass du die Allah um Reue bittest? Wer gibt dir Garantie? Keiner. Ja? Barakallahu fiqh. Bitte. Muss ich eine Sünde, die ich einem Menschen gegenüber gemacht habe, wieder gut machen, auch wenn es schwer ist, weil es sehr lange her ist und weil es vor meinem richtigen bewussten Eintritt in den Islam war, obwohl ich als Muslim geboren bin? Wenn du kannst, dann mach das. Das wird, wenn du schaffst, dass du bei dieser Person wieder das in Ordnung bringen kannst, dann mach das. Wenn du das nicht kannst, dann bitte Allah um Verzeihung und Vergebung richtig und bitte Allah um Gutes für diese Person, die du Schaden zugefügt hast. Entschuldigung. Du hast einer Person schlecht getan und du kannst nicht mehr wieder gut machen, dann bitte Allah um Verzeihung und Vergebung und versuch mal für diese Person auch zu bitten. Zum Beispiel, diese Person war ein Kafir, dann sagst du, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leiten, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn den richtigen Weg des Islam zeigen und so weiter. Das kannst du. Aber wenn du Reue zeigst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Reue annehmen. Aber ist das in Recht von den anderen Personen, dann Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet am letzten Tag. Eigentlich, wenn du die Rechte von den anderen zurückgeben kannst, dann mach das. Aber solange war das vor deinem Islam, dann inshallah Allah subhanahu wa ta'ala macht das wieder gut. Das mit demjenigen, der in seinen Gebeten weint für die Sünden, die man tut. Aber man hat Probleme, die Sünde zu verlassen. Man zeigt Treue, doch man hat Schwierigkeiten mit dieser Sünde. Wenn man die Sünde nicht verlässt, dann hat man keine Reue gezeigt. Wenn man die Sünde nicht verlassen hat, dann hat man keine Reue gezeigt. Tut mir leid. Ich will bereuen, ist anders, ich habe Reue gezeigt. Wenn man Reue zeigt, dann muss man sofort mit der Sünde aufhören. Sei es, dass man nicht kann. Warum? Zum Beispiel, du hast ein Haus gekauft mit Zinsen. Du sagst, oh Allah, verzeih mir. Ich wusste nicht, dass das haram ist. Oder jemand hat mir sozusagen gesagt, du kannst das machen. Hier, du hast Reue gezeigt, aber die Zinsen und sowas, die sind noch da. Dann hier ist es anders. Aber jedes Mal, wenn du über diese Sünde hörst, dann bekommst du Trauer in deinem Herzen. Dann bist du traurig im Herzen. Dann ist das eine richtige Sünde. Aber wenn man zum Beispiel etwas Schlechtes tut, und da kann man das verlassen, und da sagt man, ja, aber ich kann das nicht, das stimmt nicht dann. Wollen ist anders als können. Solange du kannst, dann musst du das verlassen, damit Allah von dir annimmt. Wenn nicht, dann ist das keine Sünde. Wie ist das, wenn ich eine Sünde zum Beispiel jemandem anschreie, mache und ich bereue es wirklich, aber es passiert wieder, dass ich diese Sünde mache und ich bereue es direkt wieder, wird dann meine Reue nicht angenommen? Also man kann es in dem Moment nicht kontrollieren. Schaut mal, Barakallahu fikum, es gibt eine Regel, die ich euch erzählt habe. Ich denke auch, die Brüder und Schwestern vergessen schnell, weil ich diese Frage beantwortet habe, voriges Mal. Wenn man eine Sünde begeht, dann zeigt man Reue, dann nimmt Allah an. Wenn man die Sünde wieder macht, dann und zeigt man Reue, dann nimmt Allah an. Solange du Reue zeigst, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt an. Aber wenn du sozusagen aufhörst, Allah um Verzeihung zu bitten, dann hast du selber das gemacht. Inna Allah la yamal hatta tamal. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht immer und vergibt immer, solange du ihn um Verzeihung, Vergebung bittest. Aber wenn du das nicht machst, dann wird Allah dir nicht verzeihen, nicht vergeben. Da musst du hier das selber wissen. Aber der Muslim versucht immer, keine Sünden zu begehen, weil man nicht weiß. Wenn einer von Hadd Bestrafung steht, kann der Khalif ihm vergeben, wenn die Person Reue zeigt? Oder der Khalif oder der Richter, der kann das nicht mehr stoppen, außer dass die Familie der Beschädigten sagen, wir verzeihen und vergeben. Oder da hat man andere Beweise und so weiter, dass man sagt nein. Aber der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, bezüglich der Frau, die Makhzumiyya hieß, Al-Mar'atul Makhzumiyya, die zur Zeit vom Propheten geklaut hat. Und dann kamen die Leute zu Usama ibn Zayd und sie haben ihm gesagt, rede mit dem Propheten, dass er das sozusagen mildert, was sie gemacht hat. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, bei Allah, die früheren, als der reiche oder der machthabende Person Fehler gemacht hat, dann haben sie ihn verziehen. Und als die Armen oder die Schwachen etwas gemacht haben, dann wurden sie sozusagen bestraft bei Allah. Wenn die Tochter Mohammeds, wenn Fatima, die Tochter von Mohammed, diese Sünde begeht und die ist sozusagen, die muss bestraft werden, ja, wenn die Tochter von Mohammed Sünde begeht und die muss bestraft werden, dann werde ich sie bestraft. Deshalb, das ist bekannt in diesem Zusammenhang. Okay, Barakallahu fikum, keine Fragen mehr schicken, weil ich weggehen möchte. Und heute ist Unterricht mit Abu Dahdah eigentlich. Wo ist Abu Dahdah? Wo ist Abu Dahdah? Barakallahu fikum. Wo ist Abu Dahdah? Ist er da? Tabkhair, inshallah. Klar, Moment, es gibt eine wichtige Frage. Sehr.